Erster Brüder, als ich zu euch kam, um euch von Gott zu erzählen, tat ich das nicht mit klugen Worten oder großer Weisheit. Zweiter, ich wollte euch nur von Jesus Christus erzählen, besonders davon, dass er gekreuzigt wurde. Dritter, als ich bei euch war, fühlte ich mich schwach, ängstlich und sehr unsicher. Vierter, meine Botschaft und meine Predigt kamen nicht von klugen Worten, die überzeugen sollten, sondern vom Geist Gottes und seiner Kraft. Fünfter, so sollte euer Glaube nicht auf menschlicher Weisheit beruhen, sondern auf Gottes Kraft. Sechster, wir sprechen zwar von Weisheit, aber nur zu Menschen, die reif im Glauben sind. Es ist jedoch nicht die Weisheit dieser Welt oder die der Herrscher dieser Welt, denn diese Weisheit wird vergehen. Siebter, wir sprechen von Gottes geheimer Weisheit, die verborgen war. Gott hat sie schon vor langer Zeit für unsere Herrlichkeit bestimmt. Achter, keiner der Herrscher dieser Welt hat diese Weisheit erkannt. Denn wenn sie sie gekannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Neunter, es steht geschrieben, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, und was kein Mensch sich vorstellen konnte, das hat Gott für die vorbereitet, die ihn lieben. Zehnter, uns aber hat Gott es durch seinen Geist offenbart, denn der Geist erforscht alles, auch die tiefsten Gedanken Gottes. Elfter, niemand kennt die Gedanken eines Menschen außer dem Geist des Menschen, der in ihm ist. Genauso kennt auch niemand die Gedanken Gottes außer dem Geist Gottes. Zwölfter, wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. So können wir verstehen, was Gott uns geschenkt hat. Dreizehnter, wir sprechen darüber auch nicht mit Worten menschlicher Weisheit, sondern mit Worten, die der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären geistliche Dinge mit geistlichen Worten. 14. Ein Mensch, der nur nach menschlichen Gedanken lebt, versteht nicht, was vom Geist Gottes kommt. Für ihn ist das Unsinn, und er kann es nicht begreifen, weil man es nur mit dem Geist verstehen kann. 15. Der geistliche Mensch aber kann alles beurteilen, doch niemand kann ihn beurteilen. 16. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt, um ihn zu belehren? Wir aber haben die Gedanken Christi.